Wir brachten den 12. und letzten Teil einer Funkbearbeitung des Romans »Krieg und Frieden« von Lew Tolstoi. Die Personen und ihre Darsteller: Natascha, Jutta Wachowiak, Pierre, Hans-Peter Minetti, Maria, Waltraud Kramm, Nikolai, Klaus-Joachim Manchen, Gräfin Rostova, Gisela Morgen, Kutusow, Maximilian Larsen, Wilson, Peter Borgelt. In weiteren Rollen hörten Sie Carola Braunbock, Ruth Lexer, Erik S. Klein, Albert Zahn, Detlef Witte, Fritz Ernst Fechner, Hans Maikowski, Heinz Scholz und andere. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Meczynski. Sie hörten Ausschnitte aus der 5. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Schnitt Monika Bulay, Ton Hans-Jürgen Wollermann, Regieassistenz Lothar Hahn, Funkbearbeitung Peter Goslicki, Regie Werner Gruno.